We're all a bunch of fucking assholes. You know why? You don't have the guts to be what you want to be. Sperr deine Lauscher auf, so klingt mein Demo-Tape. Und sieh dir an, wie das Game in sich zusammenfällt. Nur noch Nutten und Schwule rappen für Schwarz-Rot-Gold. Aber kein Kanacke rappt für euch aus purem Stolz. Ihr Scheißverräter, kommt mir nicht in die Quere. Ich verbrenne eure Fahne für die deutsche Ehre. Wer von euch ist hart und will sich mit mir boxen? Ich seh nur deine Fresse und sofort muss ich kotzen. Ich hasse euch alle, meine Faust, sie juckt. Und ich schlage auf dich ein, schlag dir den Schädel kaputt. Brech dir beide Beine, hier einfach so aus Frust. Danach fick ich deine Schwester, weil das Vögelchen schluckt. Ihr könnt nix machen, ich bin der Patriarch. Und ich komm zu euch nach Hause, auch am helllichten Tag. Das ist Untergrund-Elite-Rap und keiner kommt drauf klar. Es wird gefickt mit der Faust, direkt in euren Arsch. Deutscher Rap ist eine Missgeburt, der Dildo steckt. Wie einen Schläfer hat man mich geweckt. Das ist kein Disco-Fox, das ist Gangster-Rap. Und ich sende meine Krieger in das letzte Gefecht. Meine Konkurrenten kriegen alle Schwanz. Das ist die Aufforderung zu eurem letzten Tanz. Der Tod wird euch holen und ihr geht zu Boden. Manche behaupten, ich sei ein Demagoge. Berlin war der Anfang, glaubt mir, alles wird gut. Ich ziehe die Line und rappe einfach drauf los. Es heißt einer für alle und alle für ein. Junge, lauf, wenn du mich siehst, denn ich komme nicht alleine. Ich krieg das Kotzen, seh ich die deutsche Szene. Und wie sie sich freuen über die schwulen Ehe. Nehmt es mir nicht übel, aber so wird das nix. Euch fehlt die deutsche Fahne und das Kruzifix. Denn ich bin der Pontifex mit dem Schlagring in der Tasche. Und ich lauer hier auf dich in der dunklen Gasse. Bielefeld, Senne, das Ende der Welt. Und mir kommen die Tränen, wenn ein Kanacke fällt. Du stirbst alleine am Stoff oder einer Kugel. Aber ich werde reich und ticke Coke an der Schule. Ich kämpfe für die Straße und die Ehre meines Landes. Es geht steil bergab, aber keiner rafft es. Ich bin ein schlimmer Finger, breche täglich Gesetze. Trotz alledem bleibe ich im Westen der Beste. Ihr sitzt Händchen haltend in der 135. Aber mir macht ihr nichts vor, ihr seid alle verweichlicht. Jetzt kommt die volle Dosis, der goldene Schuss. Und mit deiner schwulen Rap-Szene ist ab heute Schluss. Ab sofort hängt die deutsche Fahne überm Bett. Ansonsten holt euch nen Strick, denn es gibt kein Zurück. You need people like me. You need people like me so you can point your fucking fingers and say, that's the bad guy.